Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer heutigen psychotherapeutischen Mittagsmagazinsendung geht es um Kommunikation und Wahrnehmung. Kommunikation und Wahrnehmung. Und die Prozesse und die Situationen. Nicht wahr? Und das machen wir an einem dafür geeigneten Ort. Dem Wasserturm Süd. Und vor dem stehen wir jetzt auch. Es ist wunderbarer Sonnenschein. Hier draußen sind es wahrscheinlich 25 Grad. Und im Turm sind es wie viel Grad? Ich nehme an 8 oder 10 Grad. Und deshalb darf man die Tür auch nicht auflassen, denn sonst regnet es da drin, ne? Weil die Luftfeuchtigkeit dann dem Turm heruntertropft. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit zwei Vertretern des Vereins den Wasserturm betreten darf. Mein Name ist Ralf Wendt. Sie werden auch Sol Reza hören, Sie werden Thies Streifinger hören und Sie werden Tina Klatte zu hören bekommen. Die sind im Turm eingeschlossen und wir gehen jetzt rein mit dem Herrn Gläser. Wir schließen der auf. Uns abschließt, genau. La semana pasada en el Goethe Institut de Múnich sonó la alarma de incendios, pero finalmente fue un simulacro. Todo el mundo salió hacia afuera de las puertas a ver qué era lo que estaba pasando y se preguntaban si todavía los edificios estaban en condiciones para soportar un incendio. Minutos más tarde salió el personal de seguridad y nos avisó a todos que en realidad había sido un simulacro. La gente quedó a la expectativa de qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Ich war vor ein paar Tagen im Zoo mit meinem Sohn und hatte vor lauter Stress, weil man möchte ja möglichst schnell hingehen, bevor es zumacht, vergessen, Trinken mitzunehmen und dachte, na, kein Problem, da kann man ja Trinken kaufen. Stand dort. 3,75 Euro für eine 0,3 Wasserflasche. Das ist ein bisschen viel, dachte ich, aber der Sohn rechts neben mir sagte, er hat jetzt schon wirklich Durst. Alternative wäre gewesen, rauszugehen aus dem Zoo. Irgendwie doof. Dachte ich mir so, drehte mich um und sah einen Mitarbeiter des Zoos in seinem Thorsteiner T-Shirt und dachte, boah, Zoo, da habe ich gar keine Lust drauf. Una Argentina en Halle. Finalmente Sol Reza pudo conocer lo que es para los alemanes la primavera, porque hasta este momento solo había nevado durante 3 meses y la verdad es que aunque todo el mundo le decía que el sol iba a salir en algún momento, ella todavía no tenía mucha certeza. Sin embargo, ya hace 2 semanas que el sol está arriba e ilumina todo Halle y ella ya empieza a confiar en la gente que le ha hablado sobre la primavera en Alemania. Wer heute in Halle mit der Straßenbahn fahren möchte, bedenke bitte, die Merseburger Straße ist für Straßenbahnen mittlerweile völlig gesperrt. Die Dinger machen einen Umweg über Frankeplatz, Rheinische Straße, Besener Straße und landen dann da auch irgendwie im Süden. Wer allerdings etwa an der Haltestelle Lutherbogen auf die Straßenbahn wartet, muss viel Verpflegung einpacken, weil dort hält er dann aus bis Montag früh. Was war sozusagen die Initiale, wie sind die Leute darauf gekommen, einen Wasserturm zu bauen? Was steckt denn da überhaupt als mechanische Idee dahinter? Wenn sie keinen Berg haben, brauchen sie irgendwas Höheres und das haben sie also mit dem Wasserturm realisiert. Und das Wasser läuft ja von oben nach unten und durch das System der kommunizierenden Gefäße drückt das dann in die einzelnen Häuser rein, bis auf die Höhe von dem Turm wieder gespeichert ist. Und es gibt sozusagen eine Pumpe, die das irgendwoher hochpumpt. Genau. Entweder gibt es eine Pumpe oder es gibt einen Behälter, der ist nicht weiter von Halle weg. Da steht der Behälter, 10 Stück. Und die drücken, sind die gleiche Höhe, die drücken das Wasser hier rein und bringen sozusagen das Wasser hierher. Und das Wasser im Wasserturm Süd ist bis oben noch gefüllt, der hält den Druck für Halle. Wenn ich natürlich einen Behälter habe, der oberhalb steht, wie beispielsweise Rapp oder Sperre, die jetzt geodätisch höher ist, dann brauche ich keine Pumpe. Es läuft von dort aus im freien Gefälle bis zum Hochbehälter Hammelberge, von da aus hier in der Stadt. Da brauche ich nicht Pumpen. Okay. Das ist ja eigentlich simpel, oder? Wir haben dazu ein schönes Schaubild. Wir haben das da draußen hängen, da kann man hingehen, sich das angucken. Und dann kann man das sich auch erklären. Ist das. Genau. Also ich nochmal zu den Einzelbehältern, die das verteilen. Wie sieht das aus? Also, nein, nicht Einzelbehälter, Rohrleitungen verteilen das dann. Okay. Es gibt dann von hier aus große Rohrleitungen. Eine Rohrleitung sind kleinere in die Nebenstraßen rein. Von da aus geht dann die Hausanschlüsse in die Häuser bis zum Bad, zum Wasserhahn, am Waschbecken und an der Küchenanrichter. Und so. Und das reicht, dass es zum Beispiel auch in einen 5. Stock oder sowas kommt? Ja, das kommt immer darauf an, wie hoch man bauen will. Hochhäuser schaffen wir nicht, die brauchen eine eigene Druckerhöhung drin. Aber ansonsten, deswegen ist der Wasserturm Nord neu gebaut worden, weil Halle erweitert wurde um die Jahrhundertwende rum. Und da gab es kein Wasser für die oberen Etagen. Man musste also sich was einfallen lassen, das Wasserniveau anzuheben. Das haben sie um 13 Meter angehoben dann mit dem Bau des Wasserturms Nord. Wie hoch ist der hier? Der ist 45 Meter hoch und der in Wasserturm Nord ist 54 Meter hoch, hat aber jetzt geodätisch die gleiche Höhe vom Wasserspiegel her. Okay. Also 46,5 ist, sagen wir, die Höhe hier im Wasserspiegel, auch im Nord, nur die Spitze ist höher, sagen wir so, das Bauliche ist höher, aber das Niveau des Wasserspiegels ist die gleiche. Das Architektonische einigermaßen besonders. Der Wasserturm, der andere im Nord, ist ja so ein bisschen das, was man auch kennt aus der Zeit von dem Bau. Aber der hier ist ja fast eher so klassizistisch. Wir hatten das, gab es einen speziellen Architekten, der berufen wurde? Wie lief das? Jobst. Ja, das liegt ein bisschen anders, und zwar. Die Wasserversorgung von Halle brauchte eine höhere Ebene der Wassereinstauung, also sprich die Industrie und so weiter verbrauchten viel Wasser und es reichte einfach nicht mehr mit dem Behälter, der hier draußen stand. Und man hat also dann den Wasserturm Süd 1927-28 hier neu gebaut und das ist der erste Behälter mit einer Stahlbetonbehälter. Davor waren alle in Guss oder in Stahl. Und deswegen steht das unter Denkmalschutz, ja, dieser Behälter. Wegen dieses Skeletts oder? Und dem Behälter selbst. Das Skelett ist, Stahlbeton ist damals also nicht so populär gewesen. Jetzt haben wir erstmalig sowas hingekriegt. Und es ist nicht so einfach, so einen Stahlbetonbehälter auch dicht zu kriegen. Ja. Das Klinker ist nur so eine Verblendung. Das wurde sich sagen, das heißt, trägt nicht, das nur die Stahlkonstruktion trägt den Behälter. Ja. Diese Konstruktion, die hierher gekommen ist, war also eine funktionale Ausschreibung. Der Weiß in Freitag gewonnen damals. Und die Außengestaltung hat dann der Jobs gemacht, also hier der Stadtarchitekt. Aber die Funktion selbst, die ist nicht von der Stadt, sondern die ist von dem Weißen Freitag. Genau, hat das irgendwie Schule gemacht? Das war ja damals ein sehr modernes Moment, also mit so einem Betonskelett zu arbeiten. Gab es da irgendwie Leute, die sich das angeguckt haben, die hergefahren sind? Wissen Sie ja was? Das ist immer so. Wenn es was Neues gibt, kommen noch welche und gucken mal, wie es ist. Denn das Schöne ist ja, Stahlbetonbehälter rosten nicht, ja? Und die halten da etwas länger. Der Wasserturm Süd zum Beispiel, Nord zum Beispiel, der ist eine Stahlkonstruktion, Blech genietet. Und der hat ungefähr 65 Jahre dicht gehalten und dann wurde er undicht. Der Behälter hier ist jetzt umgerechnet ungefähr 80 Jahre hier und ist schon noch dicht. Jetzt mal hochkicken. Also das ist ein toller Raum. Baum! Jetzt kommt die Luft von draußen rein, die hat ja auch diese Wasser geschwängert. Ne? Mhm. Und je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser ist drin gelöst. Und es wird dann abgekühlt. Und wir haben dann zum Beispiel an der Wasserleitung, die hier hochgeht, immer Wasser dran, das läuft richtig runter. Deswegen muss auch eine Abführung gemacht werden, wenn man das also draußen hat, um hinlang gehen, dass das Wasser irgendwo hinlaufen kann. Mhm. Und wenn wir hier eine Veranstaltung haben, das sind die großen Besen hier, dann fegt erstmal das Wasser da hinten in den Sumpf rein, damit es fort ist. Wir haben auch schon hier eine Trockennutzungsanlage drin, hier oben, damit es Übergangszeit wenigstens begehbar bleibt. Also im Sommer kann man hier drin keine großen Bauarbeiten machen, das geht nicht. Man muss mit einem Regenmantel rumlaufen. Ja. Das ist doch schön. Und deswegen kann man hier im Sommer regelmäßig kommen? Der Behälter. Kommt man mal kurz, holt sich eine Erfrischung. Ja, wir brauchen sich hier Bier mehr. Wenn wir hochgehen sollten, oben gibt es dann den Tropfboden, das heißt unter dem Behälter, der da oben ist, drunter, da tropft richtig das Wasser runter und das wird aufgefangen und wird dort abgeleitet wieder in die Kanalisation abgeführt. Das ist interessant, dass es hier drin sozusagen im Sommer feuchter ist als im Winter, weil die Luft draußen ja nicht so viel Feuchtigkeit aufnimmt. Im Winter ist es so, die Temperatur wird gehalten im Wasserturm durch das Wasser, was hier hoch und runter läuft. Und die Temperatur des Wassers ist zwischen 6 und 8 Grad, weil sie bei 1,50 Meter in der Erde liegt. Und da ist die Temperatur der Erde immer ungefähr gleich. Und wenn das Wasser kommt, bringt es also die Temperatur mit. Und wenn es wieder geht, bringt die Temperatur auch wieder rein. Und wenn wir jetzt die Häuser haben, die haben ja diese Solarheizung bzw. diese Thermoheizung, wo gebohrt wird, 80 oder 100 Watt Erdwärmeheizung, dann wird das ausgenutzt. Das sind immer dieselben Temperaturen. Ne? Man nutzt also die Differenz, man macht es über bestimmte Pumpen, die also diese Temperaturen irgendwo hochsetzen, um es nachher wieder an der Erde abzukühlen, ne? Oder umgekehrt. Ne? Das sind andere Tiefen dann. Ja. Wenn man nutzt, dann wird ja bloß 1,50, 1,80 tief hier und das ist also bei der Erdwärme nimmt man ja da würden wir ja mehr oder weniger wie heizen dann mit der Erdwärme. Die ist ja unten, kommt ja mal Wärme nach unten zu. Ja, und der Differenz. Man gibt also ein Drittel Energie rein und kriegt drei Drittel raus. Ja, das ist das Interessante daran. in dem Behälter waren wir eben drin, und zwar das in der ersten Hälfte. Ah. Ach, das der ist 1500 Kubikmeter gewesen. Der hier hat 2000 Kubikmeter und der zweite hat auch 1500. Das sind so 3000, was wir hier drin gelegen haben. Und soll der auch noch zugänglich gemacht werden, der? Nein, das ist für Sie dasselbe nochmal. Also, ja, wo wir jetzt drin waren, die Wand dahinter ist der nächste. Ja, ja, aber genau, der ist nicht begehbar, der wird nur diesen Jahr gemacht. Aber das ist die gleiche, zweimal die gleiche Größe von 1500. Und das hier ist Future Zukunft. Da oben haben wir nämlich eine Ach was, die Leute sollen nicht hochlaufen, das finde ich aber. Das hier oben ist eine Turmstube. Und die ist damals konzipiert worden als Lehrraum, also als Schulraum für die Schulen. Die sollten also hier oben mit den Kindern dann externe Schule machen. Und jetzt will man das, Ideen, wenn man das also umnutzt zu einer Gaststätte da oben, ja, dann brauchen wir natürlich einen Aufzug, denn wir laufen 199 Stufen bis hoch. Da sind die meisten oben K.O. Ja, das ist doch aber gut, da können Sie sich oben ausruhen. Ich finde das ja ehrlich, ein bisschen Arbeit. Das ist eine Frage, Sicherheit, die brauchen wir nochmal zwei Wege haben, das ist ja so. Da haben wir auch ein Flugprojekt da hinten raus. Ja, das ist jetzt auch nicht verkehrt, natürlich. Aber ich fand es eigentlich schön, weil man ja durch den, das finde ich ja das Verrückte, dass man ja durch den Kanister läuft. Durch den Kanister. Entschuldigung. Ja, ich wusste schon beim Sprechen, dass das ein Problem wird. Wir sind in Abu Dhabi, wir haben Öl gelagert. So. Nee, ich muss sagen, dass wir vorhin schon gesprochen haben, genau. Weil ich sagte, muss man Behälter da sein? Wie gesagt, muss nicht, wenn man eben entsprechend die geodätische Höhe hat. Das ist hier oben der Radbodentalsperrer. Und da wird das Oberflächenwasser gespeichert und wird dann aufbereitet und geht dann über die Leitung, über zwei Zwischenbehälter, hier Endorf, Neuplatendorf und Endorf, und läuft dann hier im freien Gefälle bis zum Hochbehälter Hammelberg. Das ist kurz vom Petersberg. Wer Sie das kennen? Ja. Und da sind jetzt auch Behälter und von hier aus geht es weiter im freien Gefälle bis in die Stadt rein und letztens bis zu diesem Behälter. Also wir haben direkt Anschluss hier. Also da ist nicht eine einzige Pumpe dazwischen. Hier rumgebaut, ich muss mal gucken, ich muss mal sehen, wo wir gebaut haben. Hier lang und nach Halle-Neustadt haben wir so rumgebaut. Mhm. Und das hier ist die Anschluss für Buna. Gegenwärtig hat es ja noch hier oben Druckminderung drin, weil das dann zu starker Druck wäre. Ja. Was ist denn dran an der, ich bin ja in Halle-Neustadt groß geworden, ja, und damals waren alle immer glücklich, dass wir ja das Rapodetalsperrenwasser kriegen, ja, und in Halle ja teilweise über die Elsterau versorgt wurde und die Qualität und so weiter unterschiedlich. Ist da was heute noch, ist das heute noch bemerkbar, dass die Wasserqualitäten unterschiedlich sind? Nur weil wir jetzt praktisch das Wasser aus der Besen nicht mehr fördern. Ja. Das ist ja, das gibt gar nicht mehr. Nein, nachdem nach der ganze Bedarf hier zurzeit nicht in der existiert noch, aber es wird hier kein Wasser gewonnen, wird nicht aufbereitet. Das steht so nur als Reserve, wenn man es oben macht. Ja. Aber ansonsten werden wir ausschließlich mit Fernwasser, das ist immer die eine Seite. Und die andere Seite ist hier, im Urstromteil der Elbe wird Grundwasser gewonnen und das wird über die Wasserwerke auch aufbereitet und geht einmal hier über die Leitung aber hier auch zum Halleberge. Deshalb ist hier ist auch von Behälter, wird auch nicht gepumpt, Hochbehälter, Hohe Gieg, fließt es im freien Gefälle auch bis zu diesem Behälter. Das ist interessant, weil ich hätte immer gedacht, dass das ein Gefälle ist zum Urstromteil hin. Nee, immer so rum und beide mal so rum. Das wird ja von dort aus hier hoch gefördert. Ach so, kommt der. Und hier unten rum kommt der Anschluss, der ist bis Halle Ost. Okay. Der wird also auch gepumpt. Okay. Das ist ja interessant. Schön. Ja, zum Beispiel, als man die Wasserversorgung von Halle 1868 in Betrieb genommen hat, hat man auf dem Markt ja den alten Brunnen weggerissen mit dem Löwen dran. Die Löwen sind dann zur Uni gekommen, an dieses Gebäude. Und dort hat man einen Brunnen gebaut mit Springbrunnen. Und da ging der Springbrunnen hoch. Denn es war was ganz Besonderes, dass man eine zentrale Wasserversorgung hat. Ne? Vorausgegangen war, dass eine Epidemie in Halle war und die braucht unbedingt sauberes Wasser. Ja, denn früher hat man das Wasser direkt aus der Saale genommen, also vor Besen. Und da ging das auch, hat man darf nicht so groß, aber dann kam immer auch das Abwasser kam da auch rein, wenn man es abgeleitet hat. Es war nicht zentral, aber es wurde immer in die Gipfel. Und dadurch sind auch diese Katastrophen oder diese Pesten und irgendwie Krankheiten ausgebrochen. Da kam man dann dazu und sagt, nee, wir müssen ein neues Wasserwerk bauen, um die Stadt damit zu versorgen. Das ist überhaupt das Halle seit 1474 Wasserversorgung hat. Und zwar unten am Moritzburg, da stand ein Turm und da wurde das Wasser aus der Saale geschöpft und dort aus wurde in die Stadt verteilt. Oha. Von 1474 bis 1868. Über Holzleitungen. Ja, das gab es ja damals nicht mehr. Ausgebohrte Baumstämme, das sind Holzleitungen gewesen. Das ist ja ein Ding. War das üblich zu der Zeit? Nein, das haben die Mönche sich damals mit beschäftigt, mit der Versorgung mit Trinkwasser, denn ohne Trinkwasser läuft ja nichts. Und die haben also auch dann das initiiert, dass dort dann der Wasserturm gebaut wurde mit der Förderung. Man musste ja auch noch das Wasser da hochkriegen. Ja? Das musste man damals alles mitkriegen. Ja? Das heißt, mit Wasserrad wurde das dann angetrieben und da hochgefahren. Und von dort aus dann umgekehrt über den hydrostatischen Druck abfließen gelassen. Ja? Und deswegen auf dem Markt gab es zum Beispiel Brunnen und ich habe auf dem Markt ein bisschen umgebaut mit. Wir haben 4 große Holzleitungen nebeneinander gefunden. Ja, die waren von damals. Wollte ich gerade fragen, von dem Turm ist aber nicht nur übrig, ne? Von dem. Nein, der ist abgebrannt. Ah, okay. Der ist 1876 abgebrannt. Aber so, wir haben ein Bild im Wasserturm Nord davon. Ja. Und aus der Kranen Holzleitung haben wir auch im Wasserturm Nord haben wir irgendwie so eine Art Ausstellung und da haben wir auch so Holzleitungen liegen, dann zum Angucken mal. Ja. Das ist ja verrückt. Noch nie gehört. Aber zu hier, Tag des offenen Denkmals oder Museumsnacht, kann man sich das alles angucken. Naja, das ist ja sowieso schön, wenn wir jetzt ja ohnehin schon aufnehmen in der Sendung, das sind ja dann noch so Sachen, wo man einfach im Vorfeld auch schon vor so einem Tag der offenen Tür Leute locken kann, ja, mit sowas, das ist ja auch immer ganz gut. Wir machen auch immer mal so ein, nennt sich hallischer Ort, wo wir einzelne Orte vorstellen, in so komprimierter Form, also jetzt nicht in so einem Sendeformat, sondern wirklich so 10 Minuten, die wir auch zum Nachhören anbieten, was wie so eine Art akustischer Stadtrundgang der besonderen Orte ist. So, das ist eigentlich schön, ja, bei der Wasserturm schon lange offen. Also beide eigentlich. Naja, ich war damals total fasziniert. Also ich hatte, von außen siehst du das ja nicht, dass dieses verrückte Betonskelett so. Ja, nee. Ja, das sind Stützen. Da steht ja der Wasserturm drauf. Genau. Und bei 2000 Kubik baut man 2000 Tonnen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Was wiegt eine Tonne? Ja. Eine Tonne sind ungefähr 15 Mann. Ne? Signale. Signale. Signale. Signale. Signale. Tja, wie Kontakt aufnehmen. Also wenn du jetzt deine Augenbrauen so hochziehst, dann geht's los, oder was? Eigentlich immer über die Augen. Über große Entfernung ist das aber schwierig. Kannst du mir mal ein Signal geben? Ja. Pisang Raja. Hier. Du könntest ja vielleicht meinen Schatten sehen. Pisang Raja. Ja, ich bin doch hier. In Höhlen in Venezuela und in Bolivien gibt es Vögel, die nur in der Nacht aus der Höhle fliegen und die orientieren sich nicht über ihre Augen. Und Kontakt nehmen sie auf mit Klicks. Angepfiffen zu werden ist eigentlich nicht so schön. Vielleicht sollte man andere Kontaktpfiffe lernen. Aber es gibt natürlich auch Signale der Verweigerung. Vorsichtiger. Verschränkte Arme. Weggedrehte Körper. Skeptisch geneigte Köpfe. Krause Stirnen, gerümpfte Nasen, oder angespannt sein und die Beine umeinander verknoten und gleichzeitig beide Hände unter die Oberschenkel schieben. Das, was man am höchsten strecken kann, nämlich den Zeigefinger, den benutzen wir ja auch, um Kontakt aufzunehmen. Uwaga, Achtung! Attention. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Trance. Distanz. Distanz. Distanz. Distanz. Und jetzt? Und nun Distanz. Darauf kann ich mich nicht einlassen. Aber darauf kann ich mich nicht einlassen. Ja, das ist eine Frage des Wollens, glaube ich. Ja, es ist auch eine Frage des sich einlassen Wollens. Die Frage ist ja auch, wie Distanz überhaupt zustande kommt. Das Komische ist ja, dass man Distanzen ganz leicht überwinden kann. Scheinbar über Telefonieren. Ohne Körperlichkeit sozusagen, ohne sich zu sehen, funktioniert es oft viel einfacher, finde ich. Ja, hier sind es auch die Betonbalken. Man kann sich ja gut verstecken. Also eigentlich ist es hier vor allen Dingen, man kann sich eigentlich nicht mehr hören, wenn man 10 Meter weit voneinander entfernt ist. Und du wirst dich also auf alles einlassen, ja? Du kannst dich auf alles einlassen. Auf was eigentlich? Einlassen, verlassen, auflösen. Man kann sich auf seinen eigenen Körper einlassen. Dass der Schwierigkeiten hat, manchmal damit. Auf was genau würdest du dich eigentlich nicht einlassen? Na, da geht's doch genau darum, sich nicht einzulassen. Also wenn's da oben in 55 Meter Höhe wieder offen wird, dann ist das ja genau der Punkt, sich nicht einzulassen. Oder halt auf was anderes einzulassen. Thank you. Listening. Hören, das Hören. Das Hören vom Hören. Das Hören. Das Hören. Achtung. Das Hören. Das Hören. Das Hören. Ich lispel nicht. Jetzt nicht mehr. Gerade eben. Bei das Hören? Jetzt nicht mehr. Ja, der Weg ist eigentlich so, dass man ja mit den Ohren hört. Ja, der Mensch hat zwei Ohren und das Ohr hat den äußeren Gehörgang, über den der Schall aufgenommen wird. Hinter diesem Gehörgang sitzt das sogenannte Trommelfell, von dem viele schon gehört haben, was auch manchmal wehtut. Und dieses Trommelfell schwingt ja wie eine dünne Folie und überträgt den Schall, der dann kein Luftschall mehr ist, sondern schon eine mechanische Schwingung, auf die Gehörknöchelchen. Ja, das ist dann hinter dem Trommelfell ist der Hammergriff angewachsen und das wird dann über eine Hebelkette an den Amboss und den Steigbügel weitergegeben. Und diese schwingen und versetzen das sogenannte Innenohr wiederum in Schwingungen, das ist die Cochlea. Und das reicht aber auch noch nicht aus. In der Cochlea befinden sich Flüssigkeiten, die den Schall wieder aufnehmen und verteilen entlang dieser Hörschnecke, die sich über 2,5 Windungen fortsetzt. Und in der Hörschnecke selbst sind ganz feine Zellen, Haarzellen werden sie genannt. Und die nehmen den Schall, der in der Flüssigkeit sich dann fortbewegt, auf und wandeln ihn in Nervenimpulse um. Und diese Nervenimpulse werden in den Hörnerven dann über verschiedene Stationen im Hirnstamm und im Mittelhirn bis in den Hörkortex im Gehirn weitergegeben. Und ja, das eigentliche Hören, das was wir dann als Sprache, Klang oder ähnliches wahrnehmen, das entsteht dann tatsächlich im Hörkortex in unserem Gehirn. Und das hängt dann auch von der Erfahrungswelt und der Lebenswelt ab, in der man lebt. Wieder die Frage, was man mit Hören meint. Meint man die Hörschwelle? Meint man das Sprachverstehen? Meint man die Frequenzunterschiede? Was es gibt, ist, dass die Hörgewohnheiten schon sehr unterschiedlich sind und dass es gerade in den afrikanischen Stämmen interessante musikalische Klänge gibt, die sich dort kulturell entwickelt haben. Und da ist es schon ja, auch ein gewisses Training oder vielleicht auch was angeboren ist, dass dort dann Sachen gehört werden können, die wir als Mitteleuropäer oder westlich geprägte Musiker vielleicht gar nicht so hören. Oder in den Tonsprachen ist es ja vielleicht auch nochmal ein anderes Sprachverständnis, als wir das vielleicht mit unserem nuschelnden Dialekten hier so in der Gegend erzeugen. Wir filtern. Ne? Also wir haben zum einen in der Cochlea selbst schon eine gewisse Filterfunktion. Also man kann das ja auch so sich überlegen, wenn man in einem, in einem lärmerfüllten Raum ist, wo viel geredet wird oder ein starkes Störgeräusch ist und in diesem Raum spricht jemand, wird man das nicht hören und nicht wahrnehmen. Das nennt man Maskierung. Und diese Maskierungseffekte sind zum einen mechanisch in der Cochlea selbst, dass da also die leiseren Schallanteile herausgefiltert werden, aber auch aktive Verstärkung findet statt. Also die sogenannten äußeren Haarzellen in der Cochlea können selektiv bestimmte Anteile des Schalls verstärken und die äußeren Haarzellen bekommen auch Input aus dem Gehirn, sodass wir das selbst auch so ein wenig in der Hand haben, wo unsere Aufmerksamkeit oder unsere Verstärkung in der Cochlea hingeht. Dazu kommt natürlich dann noch das Kortikale, dass wir selektiv aufmerksam sein können und auch eine akustische Szene sehr geschickt auseinandernehmen können. Aber mal nach unten gehen zu den tieferen Schallwellen und uns mal vorstellen, dass es eine Schallwelle gibt, die eine Frequenz von 1 Hertz hat, dann ist das ja eine Schwingung, die einmal pro Sekunde stattfindet. Und da könnte man sagen, ja, das könnte auch Zittern sein oder das könnte ja ein Beben sein, ein Erdbeben oder sowas. Also der Begriff Schall, wie wir ihn verwenden, kommt tatsächlich aus der Wahrnehmung aus unserer menschlichen Lebenswelt. Und bezieht sich dann auf das, was der Mensch hört. Ja, gut, man hat das dann noch ein bisschen erweitert auf das, was die Tiere hören können. Sie haben die Elefanten angesprochen. Es gibt die Wale, die auch sehr tieffrequent kommunizieren. Und, aber irgendwann ist es theoretisch, physikalisch vielleicht eine mechanische Welle, die man als Schallwelle charakterisieren könnte. Aber praktisch ist es dann doch was anderes. Man würde als erstes einmal in die Ohren schauen, ob sich dort äußerlich irgendetwas verändert hat. Aber dann würde man einen Hörtest durchführen. Und dieser Hörtest misst die vorhin angesprochene Hörschwelle. Also es werden ganz leise Sinustöne angeboten für jedes Ohr separat. Und dann werden sie langsam lauter gemacht, bis man diesen Ton gerade so hört. Und dieser Wert wird dann protokolliert und verglichen mit der Norm. Es gibt eine Norm, eine ISO-Norm, die aufgeschrieben hat, wie der normal hörende junge Mensch hören kann und wo die Hörschwellen liegen. Und dann kann man den Grad der Schwerhörigkeit ausmachen. Ob man geringgradig schwerhörig ist oder vielleicht schon an Taubheit grenzend schwerhörig. Dieses Messen der Hörschwelle ist aber nur die halbe Miete. Man braucht eigentlich mehr. Das, was alltagsrelevanter ist, ist ja das Sprachverstehen. Und da gibt es sogenannte Sprachverständlichkeitstests, wo dann bei bestimmten Lautstärken Zahlen oder Wörter angeboten werden, auch standardisiert. Und die Prozentzahl der richtig verstandenen Wörter ausgemessen wird. Ja, und wenn es dann eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Werten gibt, zwischen der Hörschwelle und den Sprachverstehensergebnissen, dann kann man daraus auch wieder Schlüsse ziehen auf eine Schwerhörigkeit, die vielleicht neuronal bedingt ist und mit dem Ohr nichts zu tun hat, sondern vielleicht auf einer höheren Hörbahn entstanden ist, vielleicht durch einen Schlaganfall. Wie funktioniert das mit dem Sprachverständnis? Was sind denn das für Worte? Also wir können ja auch mal reinhören. Wir haben Zahlen, wir haben Wörter, aber was eigentlich viel moderner ist, sind Satztests. Da wird das sogenannte Sprachverstehen im Störschall gemessen. Man kann ja mal so einen Satz sich anhören, wie bei einem modernen Matrix-Test das dann ist. Das sind dann Sätze, die aus 5 Wörtern bestehen, die inhaltlich gar keinen Zusammenhang haben, sodass man diese Sätze nicht vordenken kann, vorahnen kann. Und ja, dann wird gemessen, wie viel man richtig verstanden hat. Und wenn man diesen Satz richtig verstanden hat, dann wird der Sprachpegel abgesenkt, die Lautstärke abgesenkt und der Rauschpegel bleibt konstant. Und man spielt den nächsten Satz vor. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man dann doch weniger als die Hälfte von dem Satz versteht. Und dann kann man den Sprachpegel wieder anheben und so eine Schwelle messen, wie gut das Sprachverstehen im Störschall ist. Und das ist, glaube ich, was ganz Relevantes, weil das auch relativ unabhängig ist von der aktuellen akustischen Umgebung, in der man ist. Und das Hören im Störschall auch ein Problem ist, was viele Träger von Hörhilfen wie Hörgeräten oder Implantaten haben, dass die Technik eben noch nicht so gut ist, um die Störschalle so genau rauszufiltern. Und weil bei den Hörgeräten zum Beispiel die Rückkopplung aus dem Gehirn nicht da ist, was wir ja so mit unseren äußeren Haarzellen tun können. Deswegen ist das ein wichtiges Messergebnis, was man da erhebt. Mhm. Hörschwelle kann man in ganz geringen Grenzen nur ändern. Also nach unten kann man sie nicht verschieben. Sie ist durch künstliche Prozesse, wie zum Beispiel Lärm, Straßenlärm, nach oben verändert, erhöht. Man kann sie aber nur bis zu der mechanischen Grenze herunterfahren, die ich vorhin angesprochen habe. Tatsächlich sind diese Signale, die so leise sind, in unserer Umwelt äußerst selten. Eigentlich braucht man gar nicht so leise hören. Aber wenn man es dann nochmal tut und in einem schalltoten Raum ist oder in einer absolut stillen Umgebung, da merkt man dann, dass man seine eigenen Körpergeräusche plötzlich hört, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Ja, und ansonsten ist das, was Sie angesprochen haben, dann doch ein eher emotionales Erlebnis, was man hat, dass man plötzlich in einer ganz anderen Sphäre schweben scheint und dann Dinge hört, die man vorher nicht gehört hat. Ja. Zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren Auto und ich frage Sie nach der Fahrt, wie sich Ihr Motor angehört hat. Dann werden Sie sagen, den habe ich gar nicht gehört, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn der Motor aber plötzlich komische Geräusche macht, also abweichend von der Norm ist, dann sind Sie sofort hellwach und hören das ganz genau. Auch wenn Sie vielleicht gerade weggedöst wären in der Eisenbahn. Also diese Abweichung in einem regelmäßigen akustischen, in einer gewissen akustischen Regelmäßigkeit, diese Abweichung, die kann das Gehirn unbewusst sogar wahrnehmen. Wir haben da Studien gemacht, das ist sehr phänomenal und das ist besonders auch dann wichtig, wenn Gefahr droht. Ja, wenn also im Urwald plötzlich ein Geräusch auftritt, was dort nicht hingehört, dann ist das Raubtier oder die Schlange, die plötzlich aus dem Gebüsch kommt. Und dann ist der Körper hellwach und in Alarmbereitschaft. Größen verwenden muss und das, was die Lautstärke oder die Intensität eines Schallereignisses ausmacht, das ist der Schalldruck. Und ich sage jetzt mal eine Zahl, das sind 20 Mikropascal, das ist also ein sehr, sehr geringer Druck, der in etwa dem Druck entspricht, den eine 1-Euro-Münze auf einem halben Fußballfeld ausüben würde, wenn man sie dort drauflegt. Also kann man sich menschlich gar nicht vorstellen. Dieser geringe Schalldruck entspricht dem an der Hörschwelle eines Menschen, der normal hört. Aber auch nur bei einer bestimmten Tonhöhe, das ist um die 1 Kilohertz. Bei tieferen Tönen und bei höheren Tönen muss es etwas mehr sein, aber in der gleichen Größenordnung. Ja, und dann kann der Mensch sehr, sehr große Schalldrücke noch wahrnehmen und verarbeiten, sodass man mit diesem Schalldruck gar nicht mehr in diese Einheit hinkommt. Man muss eine andere Einheit wählen, das ist dann dieses Pegelmaß. Man spricht von den Dezibel. Und da, wo es dann wirklich unangenehm laut wird, ist es dann bei 120 Dezibel. Und das Druckverhältnis an dieser Stelle und der Hörschwelle entspricht in etwa dem Gewichtsverhältnis von Maus und Elefant. Also das ist schon ein riesengroßer Unterschied, der aber auch die gute Lautstärke-Wahrnehmung des Menschen ausmacht, dass man eben solche großen Schalldruckunterschiede wahrnehmen kann. Was passiert denn oberhalb dieser quasi Schmerzgrenze? Ja, da gibt es dann mechanische Störungen der Haarzellen in der Cochlea, die brechen dann einfach ab, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten oder standhalten können. Das ist ja das, was man so in der Disco erlebt, in den Clubs. dass man, wenn man da rausgeht, plötzlich weniger hört. Man denkt, was ist das denn? Man hat irgendwie, man denkt, man hat einen Druck auf den Ohren. Das gibt sich, wenn man jung ist, noch ein wenig, aber so ein paar Haarzellen brechen immer ab. Und ja, wer viel zu laute Musik hört, der hat im Leben frühzeitig dann diese Probleme mit der Schwerhörigkeit. Genau, das ist der Grund. Genau. Und wie beginne ich ein Gespräch? Und wie beende ich ein Gespräch? Also, wie beginne ich ein Gespräch? Ein Gespräch! Kommt so langsam das Gefühl. Schlecht, ne? Am Telefon kann man ja nicht mit Schweigen anfangen. Ich find's bei wichtigen Sachen sowieso total schwer, ein Gespräch zu beginnen. Dann da so einleitende Sätze? Worte. Also. Ich. Ich. Ist ein bisschen schwierig. Eigentlich hat man alles schon parat. Eigentlich hat man den Satz schon 5000 Mal im Kopf durchgekaut. Na, du hast ja noch eine ganz andere Variante, ein Gespräch zu starten. Das ist ja, die Worte sind ja da, nur die Zivilisierung des emotionalen Ausbruchs, der mich erstmal. Naja, ich glaube, es gibt so eine Art eigentliches Schweigen am Anfang eines Gesprächs oder es gibt so eine Art Auskippen von allem bis dahin Gedachten. Also gerade wenn man sich darauf einlässt, dass es kein Smalltalk ist, also man hoch hinaus will. Also wenn da einfach sozusagen irgendwie Licht in das Geflecht kommen will, dann tue ich mich irgendwie sehr schwer, merke ich. Mit so einem Anfang. Ich finde das auch sehr aggressiv, wenn man alles Gedachte sozusagen in den ersten 3 Minuten formuliert, um dann mal zu gucken, was sich daraus entwickelt. Ich brauche das. Ja, aber es ist krass. Also man verhält sich dann irgendwie, also ich merke, dass das wird automatisch defensiv. Ja, wenn so ein Gesprächsanfang so aussieht, dass man erstmal einen Eimer Vokabeln über den Kopf geworfen bekommt, dann verstumme ich da eher, glaube ich. Ich glaube, es ist ohnehin besser, wenn man in Bewegung ist. Ja, aber der Witz ist ja, man fängt ja schon an, miteinander zu reden und dann ist die Situation ja eigentlich, man redet jetzt miteinander und dann ist das mit dem Schweigen immer so eine Sache. Ich weiß auch nicht, ob das bei einem Gesprächsanfang nicht auch an aneinander heranreden ist. Also überhaupt erstmal so einen Moment herzustellen, dass man tatsächlich miteinander redet. Hm. Man kommt erstmal rein, lacht und sagt Hallo. Hallo. Na? Na? Und? Wie geht's? Oh, ich bin heute aufgestanden, sage ich dir. Ich glaube. Komische Sachen habe ich geträumt. Ja, aber trotzdem draußen tolles Wetter, auch wenn es hier im Wasserturm total kalt ist. Ja, und das hält dann 30 Sekunden und dann muss es raus. Naja. Nee, das gibt dann genau dieselbe peinliche Stille, wenn man das Geplänkel beendet hat. Das ist eigentlich, als würde man gleich so anfangen, kommt genau dasselbe zustande. Sowas wie, na okay. Du sprichst es ja sowieso nicht aus, ne? Also du formulierst das ja immer erstmal lieber geschrieben. Ist das überhaupt, das ist ja ganz anders. Das geschriebene Gespräch sozusagen ist viel... Das ist interessant. Ich glaube, man könnte das aber machen. Die Frage ist nur, wie? Also könnte man sowas machen wie... ich weiß, das passt jetzt vielleicht nicht, aber... Wenn wir jetzt in den nächsten 10 Minuten mal darüber reden, wie wir hier hochkommen, also eigentlich rauskommen aus diesem Gefangensein so, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir vorher mal abklären, was eigentlich gerade für uns die Situation ist. Wenn man sowas machen würde, könnte es ja eigentlich direkt losgehen. Was ist denn die Situation? Na, ja, gut. Also, na, einerseits Dinge sozusagen, ja, für ein Gespräch, was man von sich weiß und was man vielleicht von der anderen Person glaubt zu wissen. Und dann, also sozusagen das so abzugleichen, ist das denn eigentlich der Stand, auf dem die beiden Gesprächspartner sind? Regeln für ein erfolgreiches Gespräch. Warum rede ich mit dir? Wozu? Worüber? Wohin? Wann? Wo und wie lange? Willst du einen Kaffee? Willst du nicht erstmal reinkommen? Naja. Störe ich? Passt es gerade? Gesprächsbereitschaft. Ja, muss man nicht. Man kann ja mit der Tür ins Haus fallen. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. Aber dann kann es eben genauso schnell wieder zu Ende sein, so ein Gespräch. Ansonsten hat man so eine Hippie-Kommune irgendwie am Ende. Wenn wir jetzt erfolgreich die Variablen geklärt haben, ja, dann... genau. Also ich weiß ja nicht, ich weiß ja, dass du nicht gerne telefonierst, aber es muss ja auch gar nicht so lang sein. Vielleicht setzt du dich auch erstmal auf den Balkon und vielleicht, also ich habe mir gerade einen Tee gemacht und vielleicht können wir ein paar Minuten sozusagen mal gemeinsam darüber nachdenken. Wir hatten ja neulich schon darüber gesprochen, wie man hier hochkommt. Das ist doch irgendwie Eul, das macht doch kein Mensch. Ich finde, man muss auch diese Destruktivität und Disharmonie am Gesprächsbeginn einfach aushalten können. Das muss raus dürfen. Ansonsten... Sagt die, die gern am Anfang erstmal alles loswerden will. Das ist so eine Art Selbstreinigung. Und wie beende ich ein Gespräch? Ja, wie beginne ich ein... Tja, wie beginne ich ein Gespräch? Ja, war schön, ne? Bis dann. Mhm. Naja, können wir ja vielleicht ein andermal. Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Radio hören, während Sie gerade auch noch andere Dinge tun, dann sind Sie hier richtig. Denn es geht um Simultanität. Genauer um ein paar Begriffe, die wir meistens synonym gebrauchen, die zu unterscheiden, aber großen Nutzen bringen könnte, im Alltag wie in vielen Wissenschaften. Um diese Unterschiede zu entfalten, muss ich Sie nun aber bitten, sich kurz zu konzentrieren und folgende Wörter vor Ihrem inneren Auge oder Ohr Revue passieren zu lassen. Gleichzeitig, zugleich, parallel, synchron. Ich genieße eigentlich voll die Gleichzeitigkeit. Das meint alles ungefähr dasselbe, oder? Statt Simultandolmetscher könnte man eigentlich auch gleichzeitig Übersetzer sein. Statt Simultanschach auch zugleich Schach oder Parallelschach. Und Synchronschwimmer könnten genauso gut auch Parallelschwimmer heißen. Wirklich? Ich habe früher oft gleichzeitig anderer Menschen. Fragen wir also zunächst, was ist denn alles gleichzeitig? Gerade jetzt und hier. Weil sie mir zu langsam waren. Gleichzeitig wenn ist das, sie mir zu was hier gerade läuft und was Sie gerade hören. Nicht dagegen das, was ich hier gerade spreche, das ist ja keine denn das wurde aber das ist ja keine Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig oft, dass man ist auch, sich dann aber was Sie dort, wo Sie mich gerade hören, umgibt. Weil die anderen eben vielleicht im Wohnzimmer, vielleicht am Frühstückstisch oder ein Gefährt, in dem Sie unterwegs sind. Nicht unbedingt gleichzeitig ist dagegen, wann Sie diese Sendung hören. Denn manche hören Sie zur angegebenen Sendezeit, andere zeitversetzt, in der Mediathek. Doch auch Sie, die gerade wirklich gleichzeitig hier zuhören, sind inzwischen nicht mehr gleichzeitig zu der von mir gerade als gleichzeitig beschriebenen Situation. Ihr damaliger Atemzug ist lang vorbei und die Wolke, die Sie vielleicht eben aus dem Fenster sahen, ein Stückchen fortgerückt. Dann könnte sich ja das Gespräch erübrigen. Medial geht das ganz gut, zumindest visuell, am einfachsten als Foto. Akustisch ist es schwieriger, denn selbst wenn ich das I fixiere, muss ich es ständig erneuern, also in die Sukzession ausgehen. Beim Foto können wir dagegen annehmen, dass alles, was darauf zu sehen ist, auch wenn sich dessen Realität seither verändert hat, zum Zeitpunkt des Clipsens gleichzeitig so war. Weshalb wir das Gleichzeitige dort gleiten, punktuell betrachten gleiten, können. Als Vergleichen zwar, doch dafür angleichen. Turmspringer. Aber gerade wenn wir länger auf ein selbstgemachtes Foto schauen, merken wir, dass da vieles abgebildet ist, was offensichtlich gleichzeitig vorhanden, uns aber, als wir durch den Sucher sahen und abdrückten, selbst gar nicht präsent war. Wettkampf miteinander, damit die völlig je schärfer das Foto, desto mehr. Strukturen, Dinge, Farben und Bedeutungen, die uns zwar jetzt gegenwärtig werden, aber nicht mehr sind. Und die zwar einmal waren, aber nicht als uns gegenwärtige. Das Gleichzeitige und das Gegenwärtige sind also keineswegs identisch. Gleichzeitig. Deshalb wählt man für Letzteres besser einen anderen Begriff. Zum über Beispiel Kontinente hinweg möglich. Oder unser Zugleich. Zugleich. Ja. Ja, es ist verrückt. Also gleichzeitig ist eben dann gar nicht gleichzeitig. Also es ist eine ganz andere Zeit, eine Morgen zum Beispiel oder eine Nacht, während hier morgen ist zugleich, oder Nacht ist somit und aktuellen jetzt trotzdem ist es die gleiche Sekunde. Und jüngst gewesen. Und vielleicht und sogar das gleichzeitige Denken. Es steht etwas vor. Selbst wenn diese Vorgriffe normalerweise nicht bewusst werden. Gleichschritt. In unserem aktuellen, ideal gemeinsamen Zugleich. Gleichschritt gibt es sicherlich ganz viele gleichzeitige, aber unterschiedliche so Gedanken. Spricht, dass dieser Satz korrekt glaube, zu Ende geht, dass ich hoffentlich noch irgendwann zur Simultanität befreit komme, sich in sonst was für Richtung. Während die Erwartungen wohl irritiert und damit manifest würden, wenn jetzt unvermittelt Marschmusik erklänge, Fußballfans haben wahrscheinlich innerlich eine ganz reiche. Doch weicht es zugleich vom Gleichzeitigen nicht bloß im Umfang über die Stefan-Zweig-Lektüre nach vom Vorabend. Ist, steht objektiv relativ gleichzeitig fest. Anfangen zu lachen. Auch wenn diese Objektivität, wie wir seit Einstein wissen, überaus vertraut ist. Gleichzeitig atmen? Das Zugleich chorisch. Dagegen hängt immer ganz an der Instanz, die es fundiert und korreliert. Chorisches Sprechen. Das Bewusstsein eines Lebewesens gleichzeitig atmen, ist also Techno, abhängig von dessen Situierung, Strukturierung Tanzen, und Interesse. Rhythmus. Ich bin manchmal viel langsamer als... Außerdem andere. Kann eine Gegenwart nicht nur im Nacheinander anders strukturiert sein, und sondern auch im Nebeneinander. Wenn ich das bemerke, diese gleichzeitige Tempoverschiebung... Wir alle haben einen Fokus, in dem bei mir, ich schwöre es, gerade die korrekte Fortführung von diesem Text ist. Ich habe kurz das Gefühl, man muss sich dafür rechtfertigen. Wenn ich Glück habe, ebenfalls der hier gesponnene Gedankenfaden sein. Wenn ich Pech habe, aber nicht. Ach, es wäre aber schön, meine Stimme wenn es jetzt auch ein gleiches Tempo wäre, nicht nur eine gleiche Zeit. Und Rande ihrer Gegenwart. Parallel und synchron. Es kann jedoch auch sein, dass Sie gerade nicht nur einen Faden gegenwärtig haben, sondern mehrere. Also zum Beispiel gerade Ihre Mails abrufen, essen oder etwas basteln und doch zugleich dem Faden folgen, den meine Stimme hier seit circa 7 Minuten spinnt. Etwas anders liegt die Sache, wenn die Fäden nicht bloß parallel verlaufen, sondern auch die Knoten darin, also die einzelnen Ereignisse oder Prozesse, miteinander korrespondieren bzw. korrespondieren sollen. Diese müssen darauf achten, sich also im weiteren Sinn synchronisieren. Identische Bewegungen. Dann sind sie, wie parallel, synchron. Das heißt, ihre Ereignispartikel sind nicht gleich getaktet, sondern auch inhaltsgleich. Jederzeit gibt es Millionen andere, de facto gleichzeitige Ereignisse und Vorgänge außerhalb unseres Zugleichs. Das kann einerseits ein Manko sein, wenn man sich zum Beispiel langweilt und zugleich annimmt oder weiß, dass eben jetzt die Party steigt, bei der man gern wäre, bloß leider außerhalb des eigenen Zugleichsrahmens. Oft ist solches Nicht-Zugleichsein aber auch ein Glück. Und die Evolution hat unseren Zugleichsrahmen nicht zufällig auf Menschenmaß geeicht. Denn würde uns alles, was auf dieser Welt gleichzeitig ist, auf einmal gegenwärtig, müsste unsere Gegenwart entweder gottgleich explodieren oder aber explodieren. Wie wenn alle plötzlich auf derselben analog dazu können in einem Zugleichsraum wie ein eleganter DJ-Übergang zwischen zwei Schallplatten oder eben nicht, und zwar wieder entweder qualitativ, als sich gegenseitig stören und sich bei einer Talkshow alle überschreien, oder aber zeitlich, wenn etwas relativ zu anderen Prozessfäden zu schnell, zu langsam oder zu ungleichmäßig geht. Wenn einzelne Orchestermusiker zum Beispiel rennt, hängt oder stolpert, oder auch relativ zum Rahmen selbst, wenn ich für sie jetzt zum Beispiel zu rasch oder zu langsam oder zu sprunghaft rede. Daher schlage ich vor, die innerhalb eines Zugleichsrahmens als passend registrierten Geschehniskonstellationen passzeitig zu nennen, die zeitlich unpassenden dagegen ungleichzeitig. Und dieses ungleichzeitig meint wohlgemerkt etwas sehr anderes als nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig ist schlicht alles, was nicht zum selben Zeitpunkt ist. Ungleichzeitig ist dagegen etwas, was zu einem bestimmten Zeitpunkt im Zugleich sein sollte, es jedoch nicht ist. Zum Beispiel jemand, mit dem ich eben jetzt verabredet bin, der also eigentlich jetzt hier sein sollte, es aber nicht ist. Nun gibt es auf der ganzen Welt in so gut wie jeder Gegenwart und zu so gut wie jedem Zeitpunkt eine Unmenge an Ungleichzeitigkeiten, von denen uns die allermeisten aber wenig stören. Man stolpert kurz, hängt diffus an einer Erinnerung. Jemand stottert leicht, die Verbindung setzt kurzzeitig aus oder ein Flugzeug überquert die Freiluftlinie. Umgekehrt fliegt vielleicht ein schöner, seltener Vogel vorbei, der noch nie vorbeikam und nie wiederkommen wird. Also gerade passzeitig und man schaut sogar, doch es geht einen nichts an. Es gibt also sehr viele Un- und Passgleichzeitigkeiten, die wir nicht thematisieren, weil sie uns zu peripher, zu gewohnt oder schlicht egal sind. Oder weil wir gerade im Flow, also wie in Trance, so passzeitig agieren, dass es uns höchstens nachträglich auffällt. Simultan. So allgemein gefasst ist Simultanität also einfach die Steigerung von Pass- bzw. Ungleichzeitigkeit und damit etwas Graduelles und Polares. Höre ich zum Beispiel mehrere Stimmen parallel, sagt das für sich noch nichts. In einer belebten Kneipe ist es einfach der Normalfall, fern von jeder Simultanität. Zwischen Himmel und Hölle brennt bekanntlich noch das Fegefeuer. Hier vor allem hat sich vor etwa 100 Jahren die künstlerische Avantgarde positioniert, die Simultanismus als Programm betreibt. Entweder so, dass sie bestehende Simultanitäten mimetisch wiedergibt oder symbolisch pointiert, natürlich vornehmlich die je modernsten, oder aber so, dass sie eigene Simultanitäten konstruiert und inszeniert. Beides tut sie teils euphorisch, teils verzweifelt, meist aber in der purgatorischen Ambiguität von Zähneklappern und Erlösungshoffnung. Und diese zieht sich seither durch die neuere Mediengeschichte, bis in die neuesten Display-Gegenwarten, wo die divergente Simultanität eines globalen Shitstorms jederzeit so nah ist wie die konvergente einer warmen Flut von Likes. Noch komplexer, aber auch noch lohnender wird es, wenn wir nicht nur fragen, was in welcher Gegenwart jeweils zu früh, zu schnell, zu viel etc. ist, sondern auch, was dort jeweils an Zeitkonzepten oder Zeitmarkierungen zusammentrifft. In diesem nominellen Sinne ungleichzeitig wären dann etwa auch zwei Uhren, die zugleich und gleichzeitig verschiedene Zeiten anzeigen, oder auseinanderlaufende Kalender, wie der julianische und der gregorianische, oder zeitversetzte wie der christliche und der islamische. Doch auch zwei aufeinandertreffende Kulturen, von denen eine streng nach der Uhr lebt, während die andere gar keine Uhren kennt. Ungleichzeitig wären so schließlich auch Zugleichsverhältnisse, deren kulturelle Zeitzuordnung paradox erscheint. Ernst Bloch hat das schon 1936 Ungleichzeitigkeit genannt, um das zugleich von Modernismus und Archaik und Faschismus aufzuzeichnen. Der Befund ist aber ohne weiteres zu verallgemeinern. Ein Yankee am Hof von König Artus, Urmenschen mit Cyberwaffen und ein Säugling im Ornat. Oder als Sprechakt. Tarifverträge sind ja sowas von 20. Jahrhundert. Dass dies schwierig ist, kann kein Grund sein, es nicht zu versuchen. Der simultane Elefant im Raum wird von allein nicht kleiner. Unbeeindruckt von den divergenten Simultanitäten der Geschichte und unserer globalen Gegenwart zeigt sich unterdessen das Ewige. Immer schon sind Menschen ihm begegnet, oder behaupten es zumindest, ob über Abgesandte, die sich temporär mit unserer profanen Zeit zugleich machen, oder direkt. Der Fluchtpunkt aller Simultanität ist das All-Eine, als zugleich des ganzen Seins in einer grenzenlosen Gegenwart, die alle Zeit zum ewigen Moment, zum Allzeitpunkt verdichtet. Hier hat der Mensch freilich nichts mehr zu suchen, was uns aber nicht davor bewahrt, dass auch unsere profane Sendezeit rasant auf den finalen Punkt zusammenschnurrt, wo alle Zeitbegriffe wieder ineinander fallen, in die Singularität der Stille. Vor dem letzten oder ersten großen Knall. Sprache als Spiel. Sprache als Spiel. Sprache als Spiel. Sprache als Spiel. Sprache als Spiel. Spiel? Spiel? Muss man also. Nee, muss man nicht. Aber nee, kann man. habe oft das Gefühl, dass zwei verschiedene Stränge an mir reißen. Die Möglichkeit, was anderes zu denken, sich anders zu verhalten, anders zu agieren, die verunmöglicht wird durch meinem Gefühl nach dem familiären Ursprung, der ihn immer wieder zurück in den Schoß ruft. Also du hast das Gefühl, dass, oder manchmal das Gefühl, dass sozusagen zwei Stränge an dir ziehen, die es dir irgendwie verunmöglichen, das zu machen, was du eigentlich gerade machen willst. Und das sind irgendwie so, das hat sowas auch damit zu tun, wie du dich an deine Kindheit erinnerst oder an deine Familienbeziehungen. Nicht? Es ist mehr, dass der eine Strang sozusagen, die Familie, die einen immer wieder daran erinnert, wie man woher kommt, die so die einen Anspruch hat, also, der so festhaltend ist. Ja, also das eine, was da an dir zieht, ist sozusagen diese Familienbande, die wo du irgendwie das Gefühl hast, die lässt dich nicht los. Und was meint das dann mit dem anderen Strang, erstens? Und zweitens, warum kannst du nicht einfach die Arme wegnehmen und geradeaus weglaufen? Also geradeaus, nicht weglaufen, sondern geradeaus laufen. Genau, das ist der Punkt. Warum kannst du nicht einfach weglaufen? Also ich habe gesagt, warum, wenn das sozusagen ja die familiären Bande das eine ist, was zieht denn an der anderen Seite und warum kannst du nicht loslaufen? Du hast aber gemeint weglaufen. Du hast gesagt, warum kann ich nicht weglaufen? Und es geht nicht ums Fliehen. Es geht darum, sich sozusagen zu befreien und das andere doch bestehen zu lassen, ohne dass man fliehen oder zerstören muss. Also du meinst, oder du hast gesagt, dass, es geht nicht ums Fliehen, es geht nicht ums Weglaufen, es geht darum, überhaupt laufen zu können, ohne dass man deswegen gleich alles loslassen muss und hinter sich lassen muss. Für mich ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, ich finde das eigentlich ganz gut, genau das zu machen. Also tatsächlich alles loszulassen. Und dann mal gucken, kann sich sehr einsam anfühlen, aber es fühlt sich zumindest nach Bewegung an. Du findest es gut, befreit zu sein und kommst auch mit der sich einstellenden Einsamkeit klar. Nee, befreit heißt das nicht, sondern ich glaube, ich brauche das manchmal tatsächlich, das loszulassen, woran ich ja selber auch hänge und wo Sachen an mir ziehen, um überhaupt Bewegung zu fühlen. Ich weiß nicht, ob das Befreitsein wirklich meint. Aber wie sieht das Laufen dann aus, das Loslassen? Na, das Loslassen ist schon eine Operation. Also du fragst ja, wie das aussieht, dieses Loslassen. Das Loslassen ist eine Operation und das Laufen ist eher so ein Irrlichtern. Was aber auch ganz schön ist, weil man ja da sozusagen dann auf ganz andere Sachen kommt. Anderes Spiel, oder? Zu anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich kann immer gar nicht wiederholen, weil ich... Ein riesenhaftes, vollkommen leeres Gebäude. Ja, das geht ja ganz vielen Leuten in so. In welchem jedes laut gesprochene Wort immer gleich selber was sagen. Ein schier nicht mehr endendes Echo auslöst. Soweit ich mich zurückbesinnen kann. Man könnte ganz anders miteinander reden. Ja. Was will das besagen? Sozusagen. Auf seinen täglichen Wanderungen was durch die Seele und Korridore loswären? Begegnet Thor mitunter so ein noch immer Bild im einen umherirrenden Nachhall irgendeines Rufes. In einem Tarkowski-Film einem so ein umherirrenden Nachhall irgendeines Rufes, und über die den er vor Zeiten unbedacht ausgestoßen hat. Heißluftballon. Eigentlich fällt mir der Blick Pein, sozusagen auf diese Weise mit seiner Vergangenheit zusammenzutreffen. Bei der Heißluftballon, zumal das damals auf unglückliche Art und Weise zwischen Form und Gehalt. Ich finde übrigens den Begriff Unglück recht unglücklich gewählt, weil mir scheint das Glück im herkömmlichen Sinne viel gefährlicher zu sein als das Unglück. Rosa Schweinchen und Spahn, Glücksschweinchen. Apropos Spahn, ich hätte mir jetzt manchmal gewünscht, ich hätte vor 20 Jahren aus Versehen irgendwann angefangen zu sparen. Jetzt bräuchte ich es. Verschwendung. Ja, Verschwendung gehört ja auch mit zu der Auflösung. Ich glaube, dass sich Verschwenden sowieso der Gegenpol ist zur durchtrainierten Spa- und Massage- und Sportwelt. Schweiß und Chlor und diese Wellness-Dudelmusik, die manchmal leider in so Saunaanstalten, in denen es ansonsten ganz schön sein könnte, rumhängt permanent. Schweiß kann man auch haben, wenn man sich bewegt, da muss man gar nicht in der Sauna sitzen. Ich finde das eigentlich genial, wenn sich Schweiß mit so Regenwaldregen vermixt. Also dieses, wenn die äußere Schicht sich auflöst, ja, wenn das so eine Verbindung eingeht zu dem ringsrum. Das Wetter hier, wenn man zu lange die Tür offen lässt, dann regnet es. Im Wasserturm. Und wenn es hier drin noch kälter würde, hier regnet es übrigens, kann man gut hören. Weil draußen 20 Grad mehr sind und die Luft, die hier reinkommt, automatisch mehr Wasser drin hat. Und dann tropft es runter. Tropfsteinhöhlen finde ich übrigens ganz gruselig. Ich konnte es auch nicht leiden, als mein Dach kaputt war und immer irgendwelche Tropfen. Anderes Spiel? Ist doof, hä? Man unterbricht sich eigentlich auch gerne, so im Alltag. Es ist einfach ein Drang, ein Bedürfnis, dessen Befriedigung im Vergnügen bereitet. Du wirst mich jetzt unterbrechen. Nee, ich habe ja nichts zu sagen. Verzeih mir, ich kann nicht lauter sprechen. Ich weiß nicht, wann du mich hören wirst, du, zu dem ich rede. Und wirst du mich überhaupt hören? Mein Name ist Hor. Ich bitte dich, lege dein Ohr dicht an meinen Mund, wie fern du mir auch sein magst, jetzt noch oder immer. Anders kann ich mich dir nicht verständlich machen. Und selbst wenn du dich herbeilassen wirst, meine Bitte zu erfüllen, es wird genügend Verschwiegenes bleiben, was du aus dir ergänzen musst. Ich brauche deine Stimme, wo meine versagt. Diese Schwäche erklärt sich vielleicht aus der Art, wie Hor haust, wie ich hause. Er bewohnt nämlich, soweit er sich zurückbesinnen kann, ein riesenhaftes, vollkommen leeres Gebäude, in welchem jedes laut gesprochene Wort ein schier nicht mehr endendes Echo auslöst. Soweit ich mich zurückbesinnen kann, was will das besagen? Auf seinen täglichen Wanderungen durch die Säle und Korridore begegnete Hor mitunter auch immer einem umherirrenden Nachhall irgendeines Rufes, den er für Zeiten unbedacht ausgestoßen hat. Es bereitet ihm große Pein, auf diese Weise mit seiner Vergangenheit zusammenzutreffen, zumal das damals entflohene Wort inzwischen Form und Gehalt bis zur Unkenntlichkeit eingebüßt hat. Diesem idiotischen Gehall setzt Hor sich nur nicht mehr weiter aus. Thank you. Verzeih mir. Ich kann nicht lauter sprechen. Verzeih mir. Verzeih mir, ich kann nicht lauter sprechen. Ich weiß nicht, wann du mich hören wirst. Du, zu dem ich rede. Und wirst du mich überhaupt hören? Mein Name ist Hor. Ich bitte dich, lege dein Ohr dicht an meinen Mund, wie fern du mir auch sein magst, jetzt noch oder immer. Anders kann ich mich dir nicht verständlich machen. Und selbst wenn du dich herbeilassen wirst, meine Bitte zu erfüllen, es wird genügend Verschwiegenes bleiben, was du aus dir ergänzen musst. Ich brauche deine Stimme, wo meine versagt. Diese Schwäche erklärt sich vielleicht aus der Art, wie Hor haust. Er bewohnt nämlich, soweit er sich zurückbesinnen kann, ein riesenhaftes, vollkommen leeres Gebäude, in welchem jedes laut gesprochene Wort ein schier nicht mehr endendes Echo auslöst. Soweit ich mich zurückbesinnen kann. Was will das besagen? Auf seinen täglichen Wanderungen durch die Seele und Korridore begegnet Hor mitunter noch immer einem umherirrenden Nachhall irgendeines Rufes, den er vor Zeiten unbedacht ausgestoßen hat. Es bereitet ihm große Pein, auf diese Weise mit seiner Vergangenheit zusammenzutreffen, zumal das damals entflohene Wort inzwischen Form und Gehalt bis zur Unkenntlichkeit eingebüßt hat. Diesem idiotischen Gelall setzt Hor sich nun nicht mehr weiter aus. Er hat sich daran gewöhnt, seine Stimme, wenn überhaupt, nur unterhalb jener schwankenden Grenze zu gebrauchen, von der an sie ein Echo erzeugen könnte. Diese Grenze liegt nur wenig über der völligen Stille. Denn dieses Haus ist auf grausame Art hellhörig. Ich weiß, dass ich viel verlange, aber du wirst sogar den Atem anhalten müssen, falls dir daran liegt, Hors Worte wahrzunehmen. Seine Sprachorgane sind durch das viele Verschweigen geschwunden. Sie haben sich umgebildet. Hor wird nicht mit größerer Deutlichkeit zu dir reden können, als sie jenen Stimmen eigen ist, die du kurz zuvor dem Einschlafen hörst. Und du wirst auf dem schmalen Grat zwischen Schlafen und Wachen das Gleichgewicht halten müssen oder schweben wie die, denen oben und unten das Gleiche bedeutet. Mein Name ist Hor. Besser wäre es zu sagen, ich nenne mich Hor. Denn wer außer mir selbst ruft mich bei meinem Namen? Habe ich schon erwähnt, dass das Haus leer ist? Ich meine vollkommen leer. Zum Schlafen rollt Hor sich in einer Ecke zusammen oder er legt sich nieder, wo er eben ist, auch mitten in einem Saal, wenn dessen Wände zu fern sind. Nahrungssorgen hat Hor nicht. Die Substanz, aus der Wände und Säulen bestehen, ist essbar. Für ihn jedenfalls. Sie besteht aus einem gelblichen, ein wenig transparenter Masse, deren Genuss Hunger und Durst sehr schnell stillt. Außerdem sind Hors Bedürfnisse in dieser Hinsicht gering. Das Verrinnen der Zeit bedeutet ihm nichts. Er hat keine Möglichkeit, sie zu messen, außer am Schlag seines Herzens. Aber der ist sehr unterschiedlich. Tage und Nächte kennt Hor nicht. Ein immer gleiches Dämmerlicht umgibt ihn. Wenn er nicht einschläft, so zieht er umher. Doch verfolgt er kein Ziel. Es ist einfach ein Drang, ein Bedürfnis, dessen Befriedigung ihm Vergnügen bereitet. Dabei widerfährt ihm nur selten, dass er in einen Raum gelangt, den er wiederzuerkennen meint, der ihm bekannt scheint, als sei er vor undenklichen Zeiten schon einmal in ihm gewesen. Andererseits lassen ihn oft untrügliche Zeichen darauf schließen, dass er an einer Stelle vorbeikommt, an der er schon einmal war. Eine angebissene Mauerecke zum Beispiel oder ein Haufen eingetrockneter Exkremente. Der Raum selbst ist Tor allerdings so fremd wie jeder andere. Wahrscheinlich verändern sich die Räume in Hors Abwesenheit, wachsen, dehnen sich oder schrumpfen. Vielleicht ist es sogar Hors Durchgang, der solche Veränderungen hervorruft. Doch er liebt diesen Gedanken nicht. Doch außer Hor noch niemand hat das Haus bewohnt. Das halte ich für ausgeschlossen. Freilich, bei der unvorstellbaren Weitläufigkeit des Baues gibt es dafür keine Beweise. Es ist ebenso wenig unmöglich wie wahrscheinlich. Viele Zimmer haben Fenster, doch öffnen sie sich wiederum auf andere, meist größere Räumlichkeiten. Obwohl die Erfahrung ihn bisher niemals anders gelehrt hat, bewegt Hoher bisweilen die Vorstellung, einmal eine letzte und äußerste Wand zu erreichen, deren Fenster den Ausblick auf etwas gänzlich anderes gewährt. Hoher kann nicht sagen, was das sein sollte, aber er gibt sich manchmal langen Erwägungen darüber hin. Es wäre falsch zu behaupten, dass er sich nach einem solchen Ausblick geradezu sehnt. Es ist nur eine Art von Spiel, ein absichtsloses Erfinden von allerlei Möglichkeiten. In seinen Träumen indessen hat Hoher mitunter solche Ausblicke genossen, ohne jedoch nach dem Erwachen irgendetwas Sagbares davon behalten zu haben. Er weiß nur, dass es so war und dass er meist tränenüberströmt aufwachte. Doch Hoher misst dem wenig Bedeutung bei. Er erwähnt es nur der Merkwürdigkeit halber. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Hoher träumt niemals und eigene Erinnerungen besitzt er nicht. Und doch ist sein ganzes Dasein angefüllt mit den Schrecken und den Wonnen von Erlebnissen, die nach einer Weise plötzlichen Erinnerns seine Seele überfallen. Freilich nicht immer. Zu Zeiten bleibt seine Seele lange still wie ein regloser Wasserspiegel. Doch zu anderen Zeiten stürmen diese Erlebnisse von allen Seiten auf ihn ein. Sie bedrängen ihn, sie schlagen ihn wie Blitze, dass er durch die leeren Gänge jagt, taumelt, bis er erschöpft hinausstürzt und liegen bleibt und sich ergibt. Denn dagegen ist Hoher wehrlos. Nach der Weise plötzlichen Erinnerns, sagte ich so, ich heiße Hoher. Aber wer ist das? Ich, Hoher? Bin ich denn nur einer? Bin ich zwei? Habe ich die Erlebnisse jedes Zweiten? Bin ich viele? Und all die anderen, die sind, leben dort draußen, außerhalb jener äußersten letzten Mauer. Und sie alle wissen nichts von ihren Erlebnissen, nichts von ihren Erinnerungen. Denn bei ihnen im Außerhalb haben sie keine Bleibe. Ach, aber bei Hoher bleiben sie. Mit seinem Leben leben sie. Sie fallen sie an ohne Erbarmen. Sie verwachsen mit ihm. Er zieht sie hinter sich her wie eine Schleppe, die schon endlos durch die Seele und Zimmer schleift und immer noch wächst und wächst. Oder geht auch etwas von mir zu euch da draußen, dem einen oder anderen, den vielen, die ihr seid, mit mir seid, wie diese Bienen mit der Königin? Fühlt ihr mich, Glieder meines verstreuten Leibes? Hört ihr meine unerhörbaren Worte? Jetzt und ohne Zeit suchst du am Ende nach mir, mein anderer, nach Hoher, der du selber bist, nach deinem Erinnern, das bei mir ist. Nähern wir uns einander durch unendliche Räume wie Sterne, Schritt für Schritt und Bild für Bild. Und werden wir einmal einander begegnen, einst oder ohne Zeit? Und was werden wir dann sein? Oder werden wir nicht mehr sein? Die Inhaltsebene. Und die Beziehungsebene. Ja. Was ist das überhaupt, eine Sachebene? Also wenn ich jetzt sage, ich habe gute Gründe, jetzt hier nicht aus dieser Tür zu treten. Ja, so von meinem Gefühl ist das ja eher immer dasselbe. Irgendwie so eine Art aus Angst vor Konsequenzen irgendwie. Also zumindest fühlt sich das für mich so an. irgendwie halt nicht schön geduckt bleiben, löst bei mir mal eher so eine Art Schutzreflex aus. Aber wenn jetzt hier einfach unsere Bedürfnisse eben verschiedene sind, du willst aus der Tür treten und ich nicht. Ich will eigentlich gar nicht hier oben sein. Und an dem Punkt, an dem es um unser Wollen und unsere Bedürfnisse geht, da mir ist das überhaupt nicht, auf diese Art ein Gespräch zu führen. Also ich fühle mich jedes Mal total komisch, wenn ich irgendwie so vorsichtig reden muss. Also alles, was da bei mir passiert, ist eigentlich eher so, ich gucke mir das an, habe ich so das Gefühl. Ich finde es ja interessant, wenn Leute sozusagen überhaupt nicht merken, dass sie, obwohl sie über irgendeinen Inhalt reden, eigentlich überhaupt gar keinen Inhalt mehr meinen, sondern nur noch so den Abgleich der Emotionen und der Beziehung und der Hierarchien betreiben und der Inhalt ist vollkommen nebensächlich. Und das sollte man dann besser schreiend sich. Wie kann man sozusagen die Beziehungsebene als Beziehungsebene artikulieren? Na, wenn Leute versuchen, sachlich zu bleiben, dann sieht das immer total lustig aus, weil dann das ganze Gesicht versteinert. Dann haben die so einen ganz schmalen Mund und sprechen irgendwie so, ja? Wenn Leute alles immer auf der Beziehungsebene verhandeln wollen, dann verunmöglichen sie oft, dass man überhaupt einen gemeinsamen Anfangs- oder Ausgangspunkt findet, weil jeder mit seinem ganzen emotionalen Schrott an den vermeintlich runden Tisch kommt. Ja, das ist eine super Option. Das wird es in 20 Jahren auch geben, weil sich dann nur noch Computer unterhalten. Die haben das Problem ja nicht. Ich glaube, Menschen können sich nicht ohne das unterhalten. Das geht gar nicht. Und wenn Leute so tun, als würde das gehen, dann halte ich die schon in dem Moment für Lügner. Und wenn mir jemand so gegenüber sitzt und genau das betreibt, ja, jetzt lass uns mal sachlich werden, dann weiß ich, entweder geht es hier um knallharte Geschäfte und dann bin ich sowieso falsch, oder es geht um eine Lüge. Inhalts- und Beziehungsebene sind untrennbar miteinander verbunden. Lässt du die Seife einfach so rumliegen, Mann? Ich hab die blöde Seife überhaupt nicht angerührt, verdammt nochmal! Das fasst du doch selber, Mann! Na hör mal, ich hab nirgendwo Seife hingelegt, Mann! Du hast sie benutzt zum Teufel nochmal! Wo ist meine Unterhose hin? Ich hab keine Ahnung, wo deine Unterhose ist. Vielleicht liegt sie da drüben, Mann. Du musst doch selber ein bisschen auf deine Sachen aufpassen. Ich bin nicht dein Babysitter, oder? Halt die Klappe, ja? Hey, Schnauze! Nicht zu fassen. So ein Scheiß. Yeah. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar und immer konkret. Die Wahrheit ist in Wahrheit eine Lüge. Die Wahrheit ist in Wahrheit Wahrheit, Wirklichkeit. Ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für alle Mal klare Sache. Sehen Sie, also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige, weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist. Der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat Recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die Wirklichkeit sehen. Der Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine, mit Wirklichkeitskonstruktion. Man nimmt in unserem Fach immer noch an, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die geistig Normalen und vor allem wir Therapeuten bewusst sind. Und die sogenannten Geisteskranken haben eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit. Das ist eine Auffassung, die in anderen Wissenschaftszweigen seit längster Zeit abgeschafft worden ist und einfach nicht mehr haltbar ist. In der modernen Epistemologie ist die Aufgabe der Wissenschaft, besteht darin, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Und das mag sehr wohl bedeuten, dass in 5 Jahren diese heutige beste Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere abgelöst wird. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese nächste nun wahr ist und die hier ist unwahr. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es gibt also, wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot. Nicht? Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das Resultat eines unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch rot oder die Buchstaben R-O-T eine reine eine Erfindung sind, nicht? Eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein zentrales Nervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Jede Interpretation der Wirklichkeit ist eine Wahrheit, ist eine Lüge. Vermeidung, Verdrängung. Verschönerung. Verschlechterung. Verdrehung. Ausweichmanöver. Umdeutung. Zurechtbiegen. Zurechtbiegen. Sich belügen. Wenn man es weiß, ist es dann Lüge? Die Lüge gilt nur gegenüber der anderen Person? Nach Rollenverständnis ist Kommunikation immer mit Lüge behaftet. Weil jedes sich verstellen natürlich auch ein Abweichen von etwas ist, ne? Das ist so protestantisch. dieser Anspruch an sozusagen Reinheit und Wahrheit, das macht mich ganz verrückt. Es gibt keine, wollte ich damit sagen, Wahrheit. Wenn die Wahrheit konkret ist, ist es eigentlich Wirklichkeit. Wenn wir jetzt miteinander reden, hast du mal was Wahres für mich? Ich finde, Lüge ist genauso eine Zuschreibung wie Faulheit. Immer wenn ich spreche, stehe ich im Verdacht, auch mir selbst gegenüber. Und mir selbst gegenüber ist es viel schlimmer, als wenn ich sage, war schön heute mit dir. Ja, das ist ein schönes Schlusswort für unsere Kommunikationssendung. Alles, was wir sprechen, ist ohnehin wahr, wenn man es so betrachtet, weil es stimmt. Für mich. Für andere kann es sowieso nicht stimmen, das kann ich ja nicht wissen. Also, weiter munter drauf los mit all den bösen Folgen. Na, Humor. Über Humor haben wir gar nicht gesprochen. Ja, das machen wir das nächste Mal. Wenn es nicht so halt, wir sind im Wasserturm Süd. Ganz wunderbarerweise. Wunderbarerweise. Wunderbarerweise. Ein Gedicht gesprochen von Rabindranath Tagore in bengalischer Sprache. Deutsch ist es denn wahr? আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে পরণ খেলা নিশিত বেলা সাঘন বর্ষা গগন আধার হেরো বাড়ি ধারে কাঁধে চারিধার ভীষণ রঙ্গে ভবত রঙ্গে ভাষাই ভেলা বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন করিয়া হেলা রাত্রি বেলা ও গো পবনে গগনে সাগরে আজিকে কি করলো দে দৌড় দৌড় পশ্চাৎ হতে হাহা করে হাসি মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর অট্টরোল আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্ট গোল দে দৌড় দৌড় আজি জাগিয়াই উঠিয়া পরাণই আমার বসিয়া আছে বুকের কাছে থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে হৃদয় নাচে ত্রাসে উল্লাসে পরাণই আমার ব্যাকুলি আছে বুকের কাছে তাই ভেবেছি আজকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা রাত্রি বেলা মরণ দোলায় ধরি রসি গাছি বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি ঝঞ্ঝায় আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা আমাদের প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা নিশিত বেলা দেদোল দৌল দেদোল দৌলে মহাসাগরে তুফান তৌল বধুরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কৌল প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয় রৌল বক্ষ শনিতে উঠেছি আবার কিহির লোল ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার কিকর লোল ওড়ে কুন্তলয় উড়ে অঞ্চলয় উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিনী মাপ্ত বোল দে দৌল দৌল আহেরে ঝঞ্ঝা পরাণ বধূর আবরণ রাশি করিয়া দে দূর করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল দে দৌল দৌল প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ চিনি লব দহে ছাড়ি ভয় লাজ বক্ষে বক্ষে পরশিব দহে ভাবি বিভোর দে দৌল দৌল স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ দুটো পাগল দে দৌল দৌল Thank you. eine Sendung aus dem Wasserturm Süd, aus Halle. Mit? Dies Streifinger. Sol Risa. Auch Sebastian, den man gar nicht gehört hat. Mit Lorenz und Johannes. Und mit Ralf Wendt. Und Tina Glatte. Und mit Raoul Hausmann. Und mit Rabindranath Tagore. Mit der Band Cat Power und Jefferson Airplane. Und vielen Dank an Daniel, Schätzchen, für deine Unterstützung. Mausi. Uwe Gläser zum Beispiel, der uns vielleicht sogar noch zuhört. Vielen Dank auch an die Hallische Wasser- und Abwasser GmbH. Das stimmt gar nicht. Aber schöne Grüße. Wir sind im Keller. Das ist ein Speicher, der war voller Wasser. Der Wasserturm Süd ist immer noch voller Wasser und pumpt nicht nur Wasser, sondern auch unsere Signale in ihre Wohnzimmer und in ihre Badezimmer und in ihre Küchen. Also können wir von hier aus bis in ihre Badezimmer hineinsenden. Thank you. Jetzt überlassen wir den Wasserturm gleich wieder den kleinen Tierchen, die hier sonst so leben.